Kundgabe 4012. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.03.1947. Bekennen Christi. Lebendiges Christentum. Wer sich zur Kirche Christi zählt, der muss ihn auch bekennen vor der Welt, so dies von ihm gefordert wird. Er darf Christus nicht verleugnen. Er muss für ihn und seine Lehre eintreten. Und er muss selbst nach seiner Lehre leben. Er muss an das Erlösungswerk glauben und durch ein Leben in uneigennütziger Nächstenliebe seine Zugehörigkeit zu ihm beweisen. Und dann erst kann er ein rechter Christ genannt werden. Dann erst steht er im lebendigen Christentum, das nicht in einer Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche besteht, sondern in der rechten Nachfolge Jesu. Und die wahren Anhänger seiner Kirche werden arg angefeindet werden von Seiten der Welt. Man wird sie verfolgen und unter Drohungen zum Abfall von der Kirche Christi zwingen wollen. Und dann müssen sie standhalten der Welt gegenüber. Dann müssen sie sich offen zu ihm bekennen, selbst wenn sie fürchten müssen, ihr Leibesleben dabei zu verlieren. Ein Tod für Jesus Christus wird die Seele zum Leben erwecken für ewig. Wer aber der Welt Konzessionen macht, wer nicht den Mut hat, ihr Widerstand zu leisten, der sorgt wohl für sein irdisches Leben, aber seine Seele verkauft er. Und was die Welt ihm bietet, ist wertlos für die Ewigkeit. Und darum sollte dem Menschen die Wahl leicht sein, angesichts des nahen Endes, dass eine Zerstörung jeglicher Materie bringen wird, und dann wird der Mensch alles hingeben, der in und für Christus lebt. Ihn wird keine Drohung der Welt schrecken oder ihn bewegen, eine falsche Entscheidung vor Gott zu treffen. Er wird mutig und tapfer sein, allen Anschuldigungen der Welt gegenüber, und dann wird auch die Verheißung Jesu in Erfüllung gehen. Wer mich vor der Welt bekennet, den will auch ich vor meinem Vater bekennen. Die Zuneigung der ewigen Liebe wird der Mensch erringen, laut seiner Verheißung. Dann wird er selbst zu den Menschen kommen und ihnen das Evangelium bringen. Er wird in den Herzen der Seinen Wohnung nehmen und sie werden den größten Lohn in Empfang nehmen dürfen. Gott selbst wird im Menschen sein und ihn mit reichstem Wissen versehen. Er wird im Wort bei ihm sein, bis ans Ende. Amen.